Hallo, liebe Freunde, ich begrüße Sie herzlich zur dritten Sendung von King FM Gesprächsradio Eigentümlich Frei. Unser Thema heute ist die Meinungsfreiheit. Ist das Land der Dichter und Denker auch ein Land der freien Rede? Immer noch? Wirklich? Ich freue mich auf anregende Gespräche mit Ihnen zu diesem Thema. Mein Name ist André Lichtschlag und ich habe wie immer auch einen Kessel mit bunter Musik für Sie angeheizt. Wir starten gleich durch mit dem Klassiker »Die Gedanken sind frei« in einer Version vom Students Choir aus dem Jahr 2009. Herrscht in Deutschland Meinungsfreiheit? Na klar, sagen die einen. Sie ist durch Artikel 5 im Grundgesetz sogar garantiert. Andere zweifeln und verweisen auf die Absätze 2 und 3 desselben Verfassungsartikels, die auf einschränkende Gesetze verweisen. Ist Zensur also machbar, Herr Nachbar? Der ehemalige Anwalt Horst Mahler sitzt seit 2009 in Haft wegen Volksverhetzung, also unbotmäßiger, falscher Meinung. Insgesamt wurde er zu 12 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Mörder kommen oft glimpflicher davon. Aber das sind Sondermaßnahmen, die ausschließlich Neonazis wie Horst Mahler treffen. Andere dürfen von Gesetz wegen noch weitgehend sagen, was sie wollen. Bis auf Weiteres jedenfalls. Die EU arbeitet bereits intensiv daran, etwa die Kritik am Feminismus der Holocaust-Leugnung rechtlich gleichzustellen. Und diesseits der juristischen Einschränkungen, gibt es nicht längst auch eher informelle Grenzen der Meinungsfreiheit in diesem Land? Thilo Sarrazin hat kürzlich dazu einen Bestseller veröffentlicht. Wie zum Beweis seiner Thesen wurde eine Diskussionsveranstaltung mit ihm zum Thema Meinungsfreiheit dann auch gleich von Linksextremisten gestürmt und verhindert. Politiker von SPD und Piratenpartei klatschten zum Terrorbeifall. Und die Presse? Wer einmal wie Thilo Sarrazin oder zuletzt die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow dagegen gehalten hat, der weiß, wie die Pressemeute mit Andersdenkenden umgeht. Es ist ein diabolisches Treiben. Schnell ist man für immer gebrandmarkt als menschenverachtend, rechtsextrem oder einfach nur dumm. Eva Herrmann und Martin Hohmann haben mit ihrer sozialen Existenz einen verdammt hohen Preis für die grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit bezahlt. Und doch ist genau an dieser Stelle Vorsicht in der Analyse geboten. Ist wirklich die Meinungsfreiheit eingeschränkt, wenn allzu viele andere über einen alleine den Stab brechen? Wenn sie ihn erbarmungslos sozial isolieren? Oder wäre es nicht eher umgekehrt ein Zeichen von mangelnder Meinungsfreiheit, wenn in der Masse sich stark fühlende Minuscharaktere nicht über den einen Außenseiter urteilen dürften, wie es ihnen beliebt? Geht es hier um fehlende Meinungsfreiheit? Wirklich? Oder nur um fehlende Deutungshoheit der Unterlegenen? Und um mangelnden menschlichen Anstand der Meinungsführer? Über diese Fragen, meine lieben Zuhörer, möchte ich heute mit Ihnen diskutieren. Nach der Musik hier auf King FM Gesprächsradio Eigentümlich frei. Mein Name ist André Lichtschlag und wir hören die Kaffeebuht. Ein Ort, wo noch Meinungsfreiheit herrscht. In einer Live-Version der Black Fös, verstärkt durch Stefan Raab im Jahr 2010. Da sind wir wieder beim King FM Radiogespräch Eigentümlich frei zum Thema Meinungsfreiheit. Mein Name ist André Lichtschlag und ich freue mich wirklich sehr über und auf den ersten Gesprächspartner. Es ist niemand anderes als der eben bereits erwähnte Thilo Sarrazin. Herzlich willkommen, Herr Sarrazin. Ja, guten Tag, Herr Lichtschlag. Herr Sarrazin, vor kurzem ist, ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, Ihr dritter Bestseller erschienen unter dem Titel Der neue Tugendterror über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland. Woher, Sarrazin, verlaufen denn diese Grenzen der Meinungsfreiheit und vielleicht auch, wer bestimmt sie? Also es ist so, wir sind ja alle soziale Wesen und als solche achten wir darauf, dass wir uns mit damit unsere Meinungen nicht dazu weit von unseren der Gruppenangehörigen entfernen. Das ist uns angeboren. Insoweit zielt jede menschliche Gesellschaft auch in gewissen Umfang auf die soziale Kontrolle von Meinungen. Das ist unaufhebbar mit menschlicher Gesellschaft verbunden. Nur sind diese Grenzen mal enger und mal weiter und sie haben andere Inhalte. Bei uns hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eine Tendenz eingeschlichen, Meinungen, die nicht zu einem bestimmten Mainstream zu passen scheinen, nicht nur abzulehnen, das ist das gute Recht, sondern diejenigen, die solche Meinungen äußern, ja selbst die, die ja Tatsachen äußern, die nicht so richtig in den der Mainstream passen, auszugrenzen, dazu behämen, moralisch abzuqualifizieren. Sozial zu isolieren, kann man sagen, ja, glaube ich. Und das nenne ich Tugendterror. Sie haben nun auch gerade in letzter Zeit Erfahrungen mit Leuten gemacht, die Sie, ja, man kann schon sagen, körperlich auch an der freien Rede versucht haben zu hindern, also mit wirklicher Gewalt. Was ist Ihr Eindruck, was sind das für Menschen und was motiviert solche Leute in ihrer ja völlig intoleranten Haltung? Ja gut, da muss man auch das ein bisschen sortieren. Es gibt in der Tradition des gewalttätigen Teils der 68er-Bewegung, die der sogenannte linke Antifa, also der linksautonome Gruppen, die in der Tat Meinungen, die ihnen nicht gefallen, mit Gewalt verhindern wollen, indem sie Veranstaltungen stören, Menschen bedrohen und Ähnliches tun. Das sind linke Randgruppen. Der Bedenkliche ist nicht, dass es die gibt, das gibt es wohl in jeder Gesellschaft in der einen oder anderen Form, sondern wie die Gesellschaft damit umgeht. Und man lässt ihnen ja den Raum, dass sie in der Tat der Veranstaltung verhindern können, Veranstaltungen stören können und so weiter. Und das ist nicht in Ordnung. Wenn ich Ihnen jetzt auch wieder zuhöre und vor allen Dingen Ihre Bücher lese, meine Vermutung ist, dass Sie oft völlig missverstanden werden in Ihrem Ansinnen. Also ich habe so das Gefühl, dass Sie eigentlich in allen Fragen, die Sie gerade in Ihren drei Büchern jetzt behandelt haben, versuchen, die Dinge zu analysieren, ja, und gar nicht mal unbedingt einen eigenen Standpunkt oder Forderungen aufs Podest zu heben, sondern versuchen wirklich Dinge zu verstehen. Richtig. Sehe ich das richtig? Ja. Das ist so. Also es ist in der Tat so. Ich versuche Dinge zu verstehen und da umkreise Dinge und also stelle bestimmte Fragen, komme dann eben auch zu bestimmten Antworten. Ja. Das Interessante ist, und das arbeite ich ja auch in meinem neuen Buch auf, das ist denjenigen, die das Meinungsspektrum begrenzen wollen, ist ja gar nicht um die Antworten geht oder um die Fakten, die sind für diese Menschen offenbar weitgehend uninteressant, sondern man will bestimmte Fragen, einen bestimmten Blick auf die Welt bereits ausschließen. Ja, das sind aber demnach, da sie öffentlich missverstanden werden, das sind demnach häufig Journalisten, ja, vielleicht mehr noch Journalisten ja, als Politiker. Mehr als ein Missverständnis, das ist eine gezielte Verfälschung dessen, was überhaupt gesagt, gefragt oder nachher analysiert wird, weil man halt die Welt in einer bestimmten Weise sehen möchte und alle behämt und ausgrenzt, die vielleicht andere Sichtweisen haben. Ja. Trotzdem ist es Ihnen, kann man sagen, gelungen, Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, Themen zu setzen. Anders als anderen. Ist das Ihrer Prominenz zu verdanken oder gibt es da einen Trick, den Sie uns verraten können? Die Frage ist, wie wird man eigentlich prominent? ich bin ja von meinem Herkommen her Volkswirt, von meiner Berufslaufbahn her Beamter. War oft in der Nähe von der politischen Entscheidung tätig und wurde irgendwann in späten Jahren selbst im Land Berlin der Landespolitiker. So, und dann wurde ich halt bekannt. Und das ist mir schon klar, dass ich ohne diese Bekanntheit überhaupt gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, Meinungen, die vom der Mainstream abweichen, überhaupt zu veröffentlichen. Also da gibt's keinen Trick, ja, jetzt mal abgesehen von der Prominenz, dass Sie sagen, gut, ja, so bekommen wir ein Thema eben doch in die Öffentlichkeit. Da hilft auch keine Prominenz. Also schreiben muss man selber. Ja. Und man muss auch Themen finden, die irgendwen interessieren. Schauen Sie sich an, wie viele Bücher der Politiker es gibt, die trotz aller heftigen Marketingunterstützungen doch nicht so richtig große Bestseller werden. Es gibt eine Ausnahme nach der Helmut Schmidt. Sonst können Sie also der Bestseller-Autoren in der Politik eigentlich suchen. Ja. Das heißt, man muss schon ein bisschen mehr mitbringen als nur eben Prominenz. Ja. Herr Sarrazin, so viel, ich weiß, Sie haben es sehr eilig. Umso mehr freue ich mich wirklich, dass Sie für das Gespräch zur Verfügung standen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja. Ja, ich. Dankeschön, Herr Lichtschlag. Auf Wiederhören, Herr Sarrazin, und danke. Bis bald mal. Ja. Ich darf den Zuhörern sagen, mehr zu Thilo Sarrazin und auch zum Thema Meinungsfreiheit, auch ein Interview mit ihm, können Sie auch in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Eigentümlich frei nachlesen. Wir spielen jetzt etwas Musik, und zwar Der Usus bei den Jusos, ein Klassiker von Gerd Knesel aus dem Jahr 1980. Willkommen zurück bei King FM Eigentümlich frei. Mein Name ist André Lichtschlag und wir haben einen Anrufer in der Leitung, Herrn Alexander Geilhaupt. Grüße Sie, Herr Geilhaupt. Ich grüße Sie, Herr Lichtschlag, hallo. Herr Geilhaupt, haben wir Meinungsfreiheit in Deutschland? Eingeschränkt. Wir haben ja schon deswegen eingeschränkte Meinungsfreiheit, weil ich eben nicht wirklich immer genau sagen darf, was ich will. Das ist ja sogar juristisch geregelt. Ja, also ich darf ja nicht sagen, was unsere Verfassung gefährden würde, um das mal vorsichtig auszudrücken. Okay, das ist richtig. Wir haben das im Eingang der Sendung auch erwähnt. Das sind aber natürlich wirklich ganz kleine Bereiche, Holocaustleugnung, Ähnliches. Da ist wirklich juristisch die Sache eingeschränkt, das ist richtig. Übrigens auch mit sehr, sehr harten Strafen, ja. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie auch darüber hinaus noch gewisse Einschränkungen der Meinungsfreiheit? Ja, darüber hinaus habe ich das Gefühl, dass sich im Moment so eine Situation entwickelt. Das hat so bei mir meiner Meinung nach angefangen aus dieser Aufschrei-Diskussion heraus, als Herr Brüderle eine Journalistin gefragt oder einer Journalistin gesagt hat, dass sie ein Dirndl gut ausführen würde. Man muss nicht darüber streiten, ob das jetzt großartig war oder nicht. Ich persönlich finde das jetzt auch nicht besonders charmant. Der Aufschrei kam ein Jahr später, ne? War noch interessant. Ja, das stimmt. Der Aufschrei kam ein Jahr später. Aber im Moment ist es halt wirklich so, dass Sie, wenn Sie mit diesem Mainstream, mit dieser Mainstream-Meinung nicht übereinstimmen, ist es sehr oft so, dass Sie sofort in die rechte Ecke gedrängt werden. Wenn Sie sagen, ich bin Antifeminist und ich finde die Quote scheiße, dann sind Sie gleich ein Rechtspopulist. Ja, und man setzt sich mit Ihrer Meinung gar nicht auseinander, sondern man versucht, Ihre Meinung zu vernichten, insbesondere wenn sie gut argumentiert ist. Ja. Also das habe ich selber schon erlebt, irgendwie in der Diskussion, insbesondere mit Anhängern von Frau Schwarzer, wo dann einfach eine Diskussion, die da ging es um das Prostitutionsverbot, und es war einfach eine Diskussion, wo auf Facebook, wo ich wirklich versucht habe, mit Argumenten darzulegen, warum ich das für eine schlechte Idee halte, und es wird einfach alles gelöscht. Ja. Und ich wurde nur beschimpft und aufgrund meines Nachnamens, der ja schon sehr prägnant ist, hat man dann auf mein Hirnvolumen geschlossen. Und also es wird überhaupt nicht diskutiert, sondern es wird nur gesagt, irgendwie, oh, das ist ja furchtbar, was du machst. Ja, irgendwie. Und wobei ja dieses Sagen, es ist furchtbar, was sie machen, und dieses Schimpfen auf sie letztendlich ja auch von der Meinungsfreiheit oder von dem Wesen der Meinungsfreiheit dann wieder gedeckt ist, ja? Auch diese Leute dürfen ja sagen, was sie wollen. Ja, natürlich. Da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Die können, also es trifft mich ja auch nicht, wenn mich jemand beleidigt, weil er keine Argumente hat. Im Gegenteil. Das zeigt ja eigentlich nur, dass sie mit ihrer Meinung vielleicht auf dem richtigen Weg sind. Ich habe nur ein Problem damit, wenn man sich nicht mehr beide Seiten anhört, sondern wenn man nur auf jemanden, also wenn nur geschimpft wird, ja, und wenn ihre Meinung nicht mehr zählt. Das ist so ein bisschen so eine Verluderung der Sitten vielleicht, aber es ist natürlich nicht jetzt eine Sache, die, wo wir sagen, da soll jetzt das Strafrecht greifen, ja. Es soll ja keiner gezwungen werden, sich eine andere Meinung anzuhören, oder? Nein, um Gottes Willen. Ich bin, ich bin ein linksliberaler Mensch. Ja? Also ich würde mich selber sozialliberal einordnen. Würden von diesen Leuten aber als rechts beschimpft werden, natürlich. Ja, natürlich. Ja, das ist ja auch schon ein Schimpfwort. Ja? Also ich habe durchaus auch einige konservative Ansichten, irgendwie, aber im tiefsten Herzen bin ich schon so ein Sozialliberaler. Ich finde auch gut, wenn man versucht, Leute, denen es nicht so gut geht, zu helfen, und finde aber ansonsten sollte meine Freiheit nicht eingeschränkt werden. Ich würde sogar so weit gehen, dass man sagen müsste, man müsste eigentlich eine Meinungsfreiheit und eine Redefreiheit herstellen nach amerikanischem Vorbild. Da kommt natürlich dann wieder ganz schnell so eine Sache, ja, aber Holocaust-Leugnung und sowas alles. Gut, das sind diese juristischen Dinge ganz in der Ecke. Wie gesagt, die sind wichtig zu erwähnen, das haben wir. Mir geht es jetzt so ein bisschen um diese informelle Meinungsfreiheit, die Sie ja jetzt hier auch erklärt haben, wo es Probleme gibt. Sehen Sie irgendwie eine Möglichkeit der Besserung? Wie können wir da wieder ein bisschen frischen Wind reinbringen? Haben Sie eine Idee? Also wir kämpfen so ein bisschen dafür, ja. Also halt einfach möglichst oft unaufgeregt mit Leuten mit anderer Meinung diskutieren, ja. Und sich selber auch nicht hinreißen lassen zu emotionalen Äußerungen irgendwie, sondern halt wirklich zu versuchen, selbst wenn ich halt irgendwie irgendwo meine Meinung sage, sie auch zu begründen, ja, und mich dann auch einfach auf eine Beschimpferei nicht mehr einzulassen. Ja. Herr Geilhaupt, ein schönes Plädoyer zum Schluss. Ganz herzlichen Dank, ja. Vielen Dank für den Anruf. Alles Gute. Okay. Wir machen wieder ein bisschen Musik. Meinungen austauschen, verehrte Zuhörer, kann man nicht alleine. Küssen auch nicht, meint Max Rabe im Jahr 2011. Hier sind wir wieder bei King FM eigentümlich frei zum Thema Meinungsfreiheit. Mein Name ist André Lichtschlag und am Hörer begrüße ich jetzt einen Verleger, Götz Kubitschek. Hallo Herr Kubitschek. Guten Tag. Herr Kubitschek, Sie betreiben unter anderem den Antaios Buchverlag, einen ja, gar nicht so kleinen Buchverlag, mit einer ja nationalkonservativen Ausrichtung, kann man sagen. Ein ganz wichtiger Vertriebspartner für jeden Buchverleger ist heute der Konzern Amazon, und mit dem haben Sie kürzlich ganz besondere Erfahrungen machen müssen. Ja. Das stimmt, ja. Vielleicht können wir das den Hörern mal eben erklären, was da passiert ist. Ja, gerne. Also es ist so, dass wir über Jahre mit Amazon Geschäfte gemacht haben, so wie es jeder Verleger macht. Er bietet seine Bücher über die Plattform Amazon an. Zunächst muss man gar nicht dazu machen, dass Amazon alle Titel listet. Amazon hat da so eine Art direkte Schaltstelle mit dem Verzeichnis lieferbarer Bücher und nimmt grundsätzlich jeden Titel, der dort angemeldet wird und mit einer ISBN versehen wird, also mit einer Seriennummer versehen wird, in sein Programm auf. Und es gibt dann zwei Wege, wie die Bücher über Amazon vertrieben werden. Das eine ist, Amazon holt sich die Bücher selber über Grossisten, wie Libri, KNV, Umbreit und andere, oder schließt mit dem Verlag selbst einen Vertrag ab zur Direktlieferung der Bücher an das große Zentrallager von Amazon in Bad Hersfeld. Das haben wir mit einigen Titeln deswegen gemacht, weil die Lieferbarkeit bei Amazon dann steigt, wenn man direkt liefert. Also das heißt, dieses Buch besorgen innerhalb von 24 Stunden und so weiter. Und wie jeder Verleger habe ich unter den Knebelverträgen, die Amazon dann abschließt mit den Verlagen, immer wieder gelitten. Also wenn ich mir das anschaute, dass wir da 55% Rabatt abgeben müssen an Amazon, sind aber trotzdem dort geblieben, weil es einen entscheidenden Vorteil für jeden Verlag hat. Das, was man den Zufallskunden oder Empfehlungskunden nennt. Das kennen Sie, wenn Sie bei Amazon einen Titel bestellen und plötzlich einen anderen Titel mitempfohlen bekommen, den entweder andere Kunden auch gekauft haben oder der eben thematisch verwandt ist, durch irgendwelche Algorithmen ermittelt, verwandt ist mit dem Buch, das Sie sich anschauen oder das Sie gekauft haben. Und das hat bei einem gewissen Teil unserer Titel eine große Rolle gespielt. Also Titel, die nicht so sehr, sage ich jetzt, Milieu- oder Szene-intern angelegt waren, wie es manche Bücher aus meinem Verlag eben sind, sondern Titel, die deutlich im Interesse darüber hinaus ragen. Ja, um es vielleicht für den Zuhörer zu erklären, es geht konkret, glaube ich, zum Beispiel um den neuen Titel von Tilo Sarrazin. Der wird halt ausgewählt, ist im Moment wirklich 100.000 Mal vielleicht wird verkauft. Genau. Und dann steht eben darunter ein Buch von Ihnen, oder stand darunter ein Buch von Ihnen, was da beworben wurde. Von Richard Millet, diesem französischen Theoretiker oder Publizisten, das Buch Verlorene Posten, die übersetzten Essays, unmittelbar dabei. Und das haben wir sofort gemerkt, dass das Buch dann eben innerhalb von anderthalb Monaten, in denen es an Sarrazin angeknüpft verkauft wurde, eben doch 200 Mal über Amazon lief, was ein theoretisch schwieriges Buch eine große Stückzahl ist. So, aber jetzt kommt der Punkt. Jetzt kommt der Punkt. Ich glaube, jetzt ist es nicht mehr zu finden da. Ja, und jetzt hat Amazon dann von heute auf morgen die 12 jüngsten Titel aus meinem Verlag aus seinem Sortiment gestrichen. Und zwar nicht den Vertrag mit uns gekündigt und die Bücher stehen lassen und dann sich eben irgendwo anders besorgt oder erlaubt, dass Drittanbieter diese Bücher über Amazon verkaufen, was es ja auch gibt, sondern diese Titel komplett aus dem Sortiment gestrichen. Das heißt also, die Cover-Abbildungen, überhaupt die Erreichbarkeit des Buchs, die ganzen Kommentare, die Bewertungen, alles komplett gelöscht. Die Bücher sind also bei Amazon nicht mehr existent. So, Nachfragen von unserer Seite, ob es technische Probleme gegeben habe, ob irgendwas qualitativ nicht gestimmt habe mit der zur Verfügungstellung unserer Daten und so weiter, sind alle im Nichts geendet, bis wir dann eben irgendwann darauf kamen, also durch ein, zwei Antworten von Amazon, dass es sich, also dass unser Verdacht sich bestätigen würde, dass es sich also um eine politische Entscheidung von Amazon gehandelt habe. Und das hat sich dann nach und nach auch als richtige Einschätzung erwiesen. Etliche Kunden von uns haben bei Amazon nachgefragt, zwei, drei Redakteure, Sie glaube ich auch, haben nachgefragt bei Amazon direkt und am Ende so Satzbausteine zurückbekommen mit Hinweisen auf die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften und so weiter. Wo aber Ihre Titel natürlich gar nicht gelistet sind. Die nie dort auch nur in Augenschein genommen worden sind und so weiter. Das heißt also, im Hintergrund muss irgendeine Denunziation abgelaufen sein, und die Abwägung bei Amazon war, wo bekommen wir mehr Probleme, wenn wir diesem kleineren Verlag 12 Titel streichen, oder aber wenn wir der Denunziation nicht Folge leisten, nicht darauf reagieren und dann vielleicht tatsächlich massiven Druck von irgendwoher bekommen, woher, kann ich nur rätseln und nicht sicher sagen. Ja. Ich hoffe, dass Sie dadurch im Endeffekt gestärkt werden. Ich glaube schon, dass Amazon sich selbst dadurch schwächt, ja, in seiner Position. Es gab auch Protest, es gab Aufmerksamkeit. Es könnte ein bisschen mehr sein. Mal schauen, was da noch passiert. Ich drücke Ihnen die Daumen, Herr Kubitschek. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen. Wir hören wie immer auch ein Stück russische Musik in dieser Sendung. Aufmerksame Zuhörer wissen das. Diesmal hören wir ein bisschen russische Chansonmusik. Das ist in Russland eine Art von Gangster- oder Knastmusik. Sergei Nagovitsin mit dem Titel Snegiri aus dem Jahr 1995. Willkommen zurück bei King FM Radiogespräch zum Thema Meinungsfreiheit. Mein Name ist André Lichtschlag und am Hörer begrüße ich nun den Autor Akif Pirinci. Hallo, Herr Pirinci. Hallo, ich grüße Sie. Herr Pirinci, ich darf Sie kurz vorstellen. Ich bin sicher, manche werden jetzt sagen, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Sie sind Bestsellerautor, was Romane betrifft. Ja. Bislang. Unter anderem eben bekannt durch die Philidé-Romane. Da sind Sie quasi Erfinder eines ganzen Genres, der Katzenkrimis. Ja. Und nun erscheint aber in wenigen Tagen Ihr erstes Sachbuch unter dem Titel Deutschland von Sinnen, der irre Kult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer. Ja. Müssen wir fast mal sacken lassen. Ja. Hört sich an wie ein Programm, die Grenzen der Meinungsfreiheit einmal ordentlich auszutesten. Ist das Ihr Anliegen? Nicht bewusst. Und es handelt sich auch gar nicht eigentlich um ein, also im engeren Sinne um ein Sachbuch. Mhm. Ja, es ist so, wie soll man sagen, es ist ein literarischer Aufschrei, der Deutschland betrifft. Ja. Ja, und ich habe mich also nicht hingesetzt und habe gesagt, ich werde jetzt in diesem Buch 3000 Mal das F-Wort unterbringen oder so. aber es ist schon so, wie geschrieben, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Herr Pirinci, eins Ihrer zentralen Themen sind die Frauen. Sie als alter Kavalier, was sagen Sie dazu? Ja, ich lasse mich so ein bisschen darüber aus. Das hat auch mit der Moral dieses Landes mittlerweile zu tun. Ja, mit der Sexualmoral, mit der Familienmoral zu tun, dass das immer wieder immer mehr erodiert. Ja? Ja. Und ich sag's ganz offen, aus Ehebrechern und aus Ehebrecherinnen, dieses Wort kennt man ja kaum mehr, sind mittlerweile Alleinerziehende geworden. Wo auch wieder ein Kult drum betrieben wird. Ja, das ist sogar diese, das ist nicht nur ein Kult, das ist sogar heilig, würde ich sagen. Das ist sowas wie das Turiner Grabtuch. Die Alleinerziehende, ja. Und die Ehe und die Familie ist mittlerweile, ja, eigentlich so ein eine Hochzeitsparty. Ja. Man kann es eigentlich, es ist wie Freundschaft geworden, ja. Und ich behandle dort das Thema, warum Männer, meistens die Männer von ihren Frauen verlassen werden. Und nicht umgekehrt. Umgekehrt gibt es das natürlich auch, ja. Das war früher bestimmt sehr oft so. Da verließ der Mann die Familie. Ne? Nicht sehr oft, aber heute ist es halt anders. Ja. Bei den Alleinerziehenden, man kann das sicherlich auch wirtschaftlich begründen. Ja, die haben nun einmal den Ersatzvater Staat, ja, der sich um alles kümmert. Gerade deswegen gibt es eben auch so viele Alleinerziehende, die von Anfang an dieses Programm durchziehen und sagen, gut, ich habe ja meinen Ersatzvater. Der springt ein. Das ist absolut richtig, was Sie sagen. Der Mann bezahlt am Ende doch. Ja. Ob über die Steuern oder so. Es ist aber auch eine Stimmung mittlerweile in den letzten 30, 20 Jahren entstanden, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann, mit jemandem, den man mal geliebt hat, alt zu werden. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, weil man verpasst ja etwas. Ja? Und ich behandle in dem Kapitel halt so die Frauen so um die Ende 30, Mitte 40, ja, da passieren wohl die meisten Katastrophen, denke ich mir, durch diese Trennungskatastrophen. Ja. Und wie es dazu kommt. Die aber ja vielleicht auch nicht. Das hat auch was mit dem Eigenwahrnehmung, mit dem, ja, Alter etwas zu tun, ja, der Frauen. Sind die denn richtig zufrieden mit ihrer Situation? Nein. Das artet dann später natürlich zu serieller Monogamie aus, das Ganze. Mhm. Ne? Weil der Charakter, der verfestigt sich ja, da kommt ja halt nichts mehr, so was jetzt ganz Großes oder sowas. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wenn man jemanden verlässt, dass da jetzt die Sonne aufgeht und der Nächste viel besser ist oder sowas. Ja? Mhm. Ich habe das sogar gesagt, im Buch sage ich sogar, es ist eine Art Partnertausch, nur auf eine sehr traurige Art. Ja. Mit wem? Ja, die Männer, die jetzt kommen für die Frau, für jene Frau. Ja, ja. Das sind ja keine irgendwelche tollen Männer, sondern die sind wiederum, nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung auch, selber verlassene Männer. Es ist wirklich ein Partnertausch letzten Endes. Sonst nichts. Sie haben über die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender noch gesprochen. Mit dem Arschloch sieht man besser oder so ähnlich. Ja. Worum geht's dabei? Ja, es geht darum, um den größten Medienkonzern der Welt. Ja. Das wissen viele nicht. Ja, ARD, ZDF und so weiter. Ja, also das, was da an Geld eingezogen wird, zwangsweise, ist dieses Volumen des Geldes, ist größer als Hollywood. Das wissen viele nicht. Hollywood hat viel weniger Geld und macht viel weniger Gewinn. Und bei den Öffentlich-Rechtlichen kann man ja nicht von Gewinn reden. Das sind ja Zwangsgebühren. Das sind Zwangsgebühren, genau. Es ist der größte Medienkonzern der Welt, der aber schon in Holland nicht mehr gehört oder gesehen wird. Ja. Ja? Dagegen Hollywood, also das kennt sogar der Buschmann in Brasilien irgendwas von Hollywood. Ja? Sogar uralte Werke aus Hollywood. Weil Derek wird ja auch immer in Holland gerne gesehen, habe ich mir sagen lassen. Derek wird in Holland auch immer noch gerne ausgestrahlt. Oder wurde, glaube ich, bis da auch ein Skandal mal war. Es gibt so ein paar Sachen, in Taiwan glaube ich auch. Ja. Das liegt an der taiwanesischen Synchro, glaube ich. Gut. Wir machen ein bisschen Musik. Aufmerksame Zuhörer dieser Sendung wissen, dass wir immer ein Quotenstück dabei haben, ein englischsprachiges Quotenstück. So viel Quote muss sein. Diesmal was Flottes. One Step Beyond von Madness aus dem Jahre 1979. Da sind wir wieder bei King FM eigentümlich frei. Unser Gast hier am Hörer ist Akif Pirinci, der Schriftsteller, der mit 9 Jahren nach Deutschland kam. Herr Pirinci, was hatten Sie für ein Gefühl, wie Sie kamen? Ich fand das toll hier, ja. Vom ersten Augenblick an. Ich fand das super. Ich erlebte sogar einen Kulturschock im umgekehrten Sinne, weil ich aus Istanbul kam. Und das war schon damals eine Großstadt, weiß ich nicht, damals war es, glaube ich, die Bevölkerung war da 5 Millionen oder sowas. Mhm. Und ich kam in ein kleines Eifeldorf, Ulmen an der Eifel, mit den 2 Maren. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Wälder gesehen, ja. Mhm. Sowas hatte ich vorher im Kino gesehen. Oder diese Landschaft hat mich so beeindruckt. Ja. Oder dann gab es ihr erstes Weihnachtsfest, glaube ich, habe ich mal gelesen. Foren. Ja. Da sah ich so schöne Parks. Ja. Und dann wurde im Dorf Weihnachten gefeiert und ich glaube, die Nachbarn kamen zu Besuch. Ja, da waren sie gerührt. So habe ich das in Erinnerung. Ja. Zuerst mal sah ich, als wir halt mit dem Zug kamen, als wir die Grenze überschritten haben, da sah ich so schöne Parks. Und ich habe meiner Mutter gesagt, also, was sind das für schöne Parks hier? Da hat sie gesagt, nein, das sind keine Parks, das sind Friedhöfe. Ja, ich hatte noch nie solche schönen Friedhöfe gesehen in meinem Leben. Also in der Türkei ist das ja so ein bisschen verwuchert alles. Mhm. Die Friedhöfe sind verwuchert, die sind so verwuchert, dass man das Grab gar nicht findet. Was weiß ich, vom Opa oder sowas, ja. Und ja, und dann gab es halt Weihnachten und das ganze Dorf stand praktisch vor unserer Tür. Und das ist natürlich das Schönste für ein Kind, wenn man so beschert wird mit Geschenken und sowas. Aber damals war halt Deutschland auch sehr, sehr anders. Ja. Ja. Man wurde zwar nicht mit offenen Armen empfangen, aber man hat sich das mal so angeguckt, wie die sind und so, die Fremden, ja. Mhm. Und es war halt ganz, ganz anders. Es war ein anderes Land. Natürlicherweise. Ich meine, die Zeit vergeht. Die Fremden haben im Normalfall auch noch gearbeitet, ja? Die haben alle gearbeitet, ja. Sonst flogen sie ja raus. Ja. Das ist ja, wir kamen ja hier nicht als Touristen oder sowas. Und wir hatten auch nichts zu vermelden. Die ganze Familie hat in einem Zimmer gewohnt. Ja. In einem ganz normalen Zimmer, so was weiß ich, 30 Quadratmeter oder sowas. Aber es gab damals noch gar keine Integrationsprogramme. Das kann doch gar nicht funktioniert haben. Doch. Es hat funktioniert. Und zwar wirklich ohne einen Pfennig. Ja. Damals gab es ja den Pfennig. Und ich habe in 6 Monaten Deutsch gelernt. Was blieb mir auch anderes übrig? Ich meine, wenn ich mit anderen Kindern spielen wollte, mich austauschen wollte und alles Mögliche. Ich habe dann Fernsehen geguckt. Damals gab es nur ein Fernsehprogramm übrigens. Ja. Ja, mit Testbild und sowas. Und 12 Uhr war Schluss. So wird man Schriftsteller. Ja, genau. Und ich habe mir das so angeguckt, die Sachen, die Serien und so. Rauchende Kreuz gab es zum Beispiel als Serie oder Flipper. Ja. Und habe mir das so zusammengereimt. Kinder lernen sehr schnell die Sprache, deshalb verstehe ich heute nicht, wieso das diese Sprachschwierigkeiten gibt. Also das sind das andere Kinder oder was? Ja. Was könnte da eine mögliche Erklärung sein, wenn man mal drüber nachdenkt? Ganz einfach, weil sie es nicht brauchen. Mhm. Der Staat nimmt wir alles heute einem alles ab. Ja. Und man darf auch alles eigentlich, schon gar als Jugendlicher oder als Kind. Mhm. Es wird niemand zu etwas gezwungen. Und dann gibt's noch diesen Opferkult. Ja, der Ausländer ist per se ein Opfer. Ja. Und ihm ist alles darzureichen, sozusagen. Ja. Und ja, schauen Sie, ich hab letztens in Phoenix eine Dokumentation gesehen über verpflichtende Sprachkurse für Ausländer. Ja. Und da waren also Vietnamesen, Araber, Russen und was weiß ich was. Und am Ende konnten die eigentlich auch nicht richtig Deutsch, die Leute dort. Mhm. Das Beste aber an diesem Film war, am Ende ist die Lehrerin mit der Gruppe, mit der Schülergruppe, wollte sie Deutschland zeigen. Also die normale, wie man so lebt in Deutschland. Ja. Und da ist sie an diesem Tag mit der ganzen Gruppe zum Holocaust-Museum gegangen. Nicht zum Christopher Street Day diesmal. Nein, auch nicht zu Schloss Schwanenstein oder ja. So. Ja, und hat erklärt, wir haben 6 Millionen Juden vergast. Ja, das ist so, wie wenn wir uns kennenlernen und sie kommen in mein Haus und ich sage ihnen als erstes, guten Tag, ich habe 20 Jahre im Knast gesessen wegen Mord. Mhm. So, jetzt können wir weiterreden. Ja, normalerweise zeigt man ja einem Gast die schönen Sachen. Ja. Hier ist mein Garten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was Sie auch vermissen, ja, dass Deutschland sich selber. Das ist also so grotesk, ja. Dass man wirklich den Leuten, dass man sagt, wir sind so beschissen. Ja. Ja, wir sind sowas von beschissen. Ja. Ja. Ihr seid gut. Herr Pirinci, die Zeit rennt davon. Ich muss schon Schluss machen. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben so ein bisschen neugierig gemacht auf Ihr Buch. Ja. Ich durfte ja schon mal einen Blick reinwerfen. Also es ist wirklich ein Wutschrei, der sich gewaschen hat und der das Potenzial hat, dieses Land aufzurütteln. Ja, dafür drücke ich die Daumen. Ich bin fast sicher, dass das klappt, Herr Pirinci. Ja. Bis bald, ja. Pirinci. Alles Gute. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat auch Ihnen wie mir viel Spaß gemacht. Vielleicht konnten wir Sie mit ein paar ungewohnten und neuen Gedanken zum Thema Meinungsfreiheit überraschen. Wir bedanken uns auch bei der Tontechnik bei Marco von Heiß. Nächste Woche hören Sie an dieser Stelle wie immer den geschätzten konservativen Kollegen Klaus Kelle mit seiner schwarzen Stunde. Wir sind selbst in 2 Wochen wieder für Sie da. Das war King FM Gesprächsradio eigentümlich frei mit André Lichtschlag. Ich sage auf gut reinig tschö und wir schließen mit dem vielsagenden Titel Gerede, Gerede. In einem Duett von Vicky Leandros mit Ben Becker aus dem Jahre 2012. Machen Sie es gut. Hier ist King FM. www.kingfm.net. Radio ohne Nebenwirkungen.